Bruder und hat mir vor wenigen Tagen geschrieben und bestätigt, dass die Fürsten in größter Not sind. Dies ist der rechte Augenblick, in das Herz Sachsens einzumarschieren. Wir bräuchten mindestens 1000 Mann und 10 Kanonen. Was für Kanonen? Das Schwert Gideons wird die Heere niedermähen. Magister! Magister, dein Gott steht auf! Genug Martyrium. Geh schon. Sieh zu, dass du dich rettest. Geh! Vilvoorde, Brabant. 5. April 1538. Jan van Batenburg, der mit aller Hartnäckigkeit an der Ketzerei festhielt, konnte sich nicht dazu verstehen, den heiligen Glauben zu bekennen, sondern wollte in seinen ungeheuerlichen Verirrungen verharren. Der grässlichen Gräueltaten und Morde wegen, über die er keinerlei Reue gezeigt, sondern vielmehr noch Befriedigung und teuflischen Stolz, wird er zum Tode durch Enthaupten verurteilt, um dann verbrannt zu werden, seine Asche dem Wind überlassen. Auf dich, Jan. Auf deine Hinrichtung ohne irgendein Erbarmen. Ich verstecke mich und sehe dich den Kopf auf den Richtblock legen. Höre dich noch einmal die Schmähung herausschreien. Freiheit! Die Menge würde ihn mit eigenen Händen in Stücke reißen. Der Henker weiß es und schwingt das Beil, lässt es tanzen, prüft die Schneide, gibt dem aufsteigenden Blutdurst Zeit. Ich habe zerstört, geplündert. Jeder flucht eines Sohns oder Bruders wegen, abgeschlachtet vom Teufel Batenburg und seinen Schwertkämpfern. Ich gehörte zu ihnen. Sie werden mich erschlagen, wie einen Hund. Wozu war es gut? Wozu bloß? Wozu? Ich muss weg. Der linke Arm pocht wie wahnsinnig, habe versucht, das Zeichen der Schwertkämpfer mit Feuer wegzubrennen. Ich bin schon tot. Was soll ich tun? Kuh. Hörspiel in 4 Teilen nach dem Roman von Luther Blissett. Teil 2. Das Wort wird Fleisch. Antwerpen. 20. April 1538. Hier in Antwerpen ist gut Leben. Sie lassen einen Frieden. Hier haben die Gilden das Sagen. Die Leute, die das Geld machen. Die verstehen sich aufs Rechnen. Die haben Köpfchen. Anders als diese verdammten spanischen Nichtstuer, die nur wissen, wie man sich neue Steuern ausdenkt und jede Frau in Reichweite schwängert. Wir haben uns zufällig getroffen. An der Straße bei einem Gasthaus. Er heißt Philipp. Du hast Glück. Der Engländer ist in der Bierschenke. Das ist Mr. Price, der Bootsmann der St. George. Philipp sagt, du suchst eine Überfahrt nach England. Ich kann sie an Bord abarbeiten. Es sind 2 Tage Überfahrt von hier nach Plymouth. War es nicht London? Der St. George läuft nach Plymouth aus. Einverstanden. Du kannst in der Kombüse arbeiten. Komm morgen früh um 5 zum Einschiffen. England. Ein Land ohne Papisten und Lutheraner. Das ist es. Und dann vielleicht die neue Welt. Letztlich ist es gleich. Nur weg von hier. Von einer weiteren Niederlage. Weg von Batenburgs verlorenem Reich. Weg von dem Grauen. Kurz vor Tagesanbruch. Das 5. Schiff muss die St. George sein. Vom Steg eines der verankerten Schiffe kommt ein halbes Dutzend mit Harpunen und Piken bewaffneter Männer gerannt. Die laufen auf mich zu. Ruhig. Du hast wohl gedacht, du schaffst es, du Mitkerl, hm? Was, verdammt? Steh auf, du Mistkerl, komm! Ich muss auf das englische Schiff. Nein, du musst Gott danken, dass ich dich nicht wie ein Hund umbringen darf. Mein Hauptmann hat Befehl gegeben, euch nur das Fell zu gerben. Thank you. Ich dachte, du würdest es nicht schaffen. Doch deine zahllosen Narben zeigen, dass du eine Menge einstecken kannst. Scheiße. Ja, allerdings. Wo bin ich hierher gekommen? Du wirst getragen. Sie haben dich heute Morgen gebracht. Es scheint, dass jeder Feind der Spanier ein Freund der Leute von Antwerpen ist. Deshalb bist du am Leben und deshalb bist du hier. Hier, wo ist das? Da, wo weder die Spanier noch die Büttel je hinkommen. Und warum? Ja, weil die Leute hier mit Geld leben. Oder wir können sogar sagen, die Leute, die Geld machen. Und das ist der Unterschied, glaub mir. Es ist dein Haus? Mein Haus und das von jedermann, der in Schwierigkeiten steckt. Ich war oben auf dem Dach und habe alles mit angesehen. Ich bin Ludwig Preusting, Dachdecker. Doch die Brüder nennen mich Eloy. Und du? Du kannst mich nennen, wie du magst. Oh, wer keinen Namen hat, muss wenigstens 100 gehabt haben und ein bewegtes Leben, aus dem es zu berichten lohnt. Wer sagt dir, dass ich Lust habe, irgendwem davon zu erzählen? Ich sollte an Bord des Chefs sein. Ja, Philipp hat es mir gesagt. Und für immer verschwinden. Diese Lande sind nicht sicher. Heute hat Eloy Preusting einem Schwertkämpfer des Jan Bartenbürgs den Arsch gerettet. Die Wege des Herrn sind wahrlich unergründlich. Dein Arm, das Auge und das Schwert. Ich habe mal einen getroffen, der sich selbst den Arm abgehauen hat, um den Schafott zu entgehen. Es wird erzählt, dass Bartenbürg das Herz seiner Feinde gegessen habe. Stimmt das? Ich habe seinen Kopf fallen sehen. Er hat Freiheit geschrien, bevor sie ihn getötet haben. Freiheit kann vieles bedeuten. Zum Beispiel Freiheit vom Besitz. Du lebst in einem großen Haus. Das Haus ist uns von dem freundlichen Herrn Vanove zur Verfügung gestellt worden. Seines Zeichens Fischhändler und ein guter Freund von mir. Alles, was du hier siehst, gehörte ihm. Gehörte? Ja. Jetzt gehört es allen und keinen. Und du willst sagen, dass alles allen gehört? Genau das. Hier sind Handwerker, Zimmermänner, Dachdecker, Maurer, doch auch Kaufleute und Händler. Sie haben nichts anderes miteinander gemein als den Geist Gottes, also das, was alle Männer und Frauen miteinander gemein haben. Omnia sunt communia, das kennst du. Es war der Wahlspruch der Aufständischen anno 25. In jedem Jahr bin ich nach Wittenberg gegangen, um Luther zu treffen und ihm meine Ideen vorzutragen. Ich war zu jung und voller schöner Hoffnungen auf einen Mönch, der an der Futterkrippe der Fürsten fett wurde. Warst du bei den Bauern? Was weißt du über den Bauernkrieg? Ach, wo? Nicht viel. Als ich 1525 nach Deutschland ging, traf ich einen Bruder, mit dem ich eine Weile in Briefkontakt war. Johannes Denk hieß er. Ein freier Geist, der die Papisten in ihrer Arroganz genauso herausforderte wie Luther. Doch, wie ich dir schon gesagt habe, ich war damals jung und nicht sehr aufgeweckt. Ich kannte den gut. Ich habe mit ihm zusammen an der Seite von Männern gekämpft, die aufrichtig daran geglaubt haben, der Ungerechtigkeit und Gottlosigkeit auf Erden ein Ende bereiten zu können. Wir waren Tausende. Wir waren eine Streitmacht. Die Hoffnung ging im Eichsfeld von Frankenhausen am 15. Mai 1525 zu Schanden. Damals überließ ich einen Mann seinem Schicksal, lieferte ihn den Waffen der Landsknechte aus. Mit mir nahm ich seinen Sack voller Briefe, Namen und Hoffnung. Und außerdem den Verdacht, verraten worden zu sein, verkauft an die Fürstenheere wie eine Herde Vieh. Dieser Mann war Thomas Münzer. Du hast wirklich mit Thomas Münzer gekämpft? Ich war auch jung damals. Aber aufgeweckt genug, um zu verstehen, dass Luther seine eigene Sache verraten hatte. Wir begriffen, dass wir dort weitermachen mussten, wo der Mönch die Waffen gestreckt hatte. Die Geschichte hätte dort enden können, in jener von Leichen übersäten Ebene. Doch ich habe überlebt. Ist Denk dort gestorben? Nein. Seine Aufgabe war es, Verstärkung zu holen. Aber er kam nicht rechtzeitig. In Frankenhausen bin ich zum ersten Mal gestorben. Es war jedoch nicht das letzte Mal. Ich nahm den Namen eines Mannes an, der mir zufällig über den Weg lief. Lange zog ich herum, auf der Suche nach was weiß ich was. Nach einem Ort, wo ich verschwinden könnte. Bis ich im Spätsommer 27 nach Augsburg kam und Denk wieder traf. Die Märtyrer-Synode. Genau. Die Versammlung der Überlebenden. Der dummen und nutzlosen Überlebenden. Augsburg. 3. August 1527. Johannes. Vergiss meinen Namen, wenn du nicht den Bütteln einen Gefallen tun willst. Nur du? Ja. Es tut mir leid. Ich habe es nicht geschafft. Wir sind euch keine Hilfe gewesen. Ihr wärt nur zusätzliches Kanonenfutter gewesen. Wir waren 8000 und ich weiß von keinem, der sich retten konnte. Außer dir. Einer muss ja davon erzählen. Du hast es geschafft. Das allein zählt. Wir haben alles verloren. Kennst du nicht vielleicht etwas, für das sich die Mühe lohnt, alles zu verlieren? In wenigen Tagen dürfte auch Hut ankommen. Er hat sich in den Kopf gesetzt, dass die Apokalypse nahe sei und zieht wie ein Heiliger umher, um die Leute zu taufen. Hut, ein gescheiterter Buchhändler, der Prophet wird. Nicht alles ist verloren. Du weißt, was ich meine. Wir haben alle Brüder hier zusammengerufen. In diesen Jahren bin ich misstrauisch geworden, Johann. Magister Thomas führte uns nicht nach Frankenhausen, um uns abschlachten zu lassen. Er war falsch unterrichtet. Irgendjemand, dem der Meister vertraute, schickte ihm einen Brief voller falscher Nachrichten. Thomas Münzer verraten? Lies, wenn du mir nicht glaubst. Allmächtiger Gott! Der Brief ist auf den 1. Mai 1525 datiert. 2 Wochen vor dem Massaker. Philipp von Hessen war schon dabei, den Weg nach Süden abzuschneiden und rückte auf Frankenhausen vor. Ich habe hier 2 weitere Briefe geschrieben von gleicher Hand, die 2 Jahre früher verfasst wurden. Voller schöner Worte. Niemand konnte argwöhnen, dass sie nicht aufrichtig waren. Da hat einer den Meister seit einer ganzen Weile umworben, um sein Vertrauen zu gewinnen. Du hast diese Briefe die ganze Zeit aufbewahrt. Ich war bei ihm, Johann. Ich bin bis zum Ende an seiner Seite gewesen. Der Magister selbst hat mir befohlen, mich in Sicherheit zu bringen. Er wollte, dass ich ihn seinem Schicksal überließ. Und ich habe es getan, ohne zweimal darüber nachzudenken. Kohelet, der Ekklesiastes. Der Mann aus der Gemeinde. Irgendein Mann. Einer, dem der Magister vertraute und der uns in das Gemetzel geschickt hat. Ich vertraue niemandem mehr, Johann. Am allerwenigsten den Schreibern und den Doktoren. Ich habe nichts gegen deine Freunde. Aber bitte mich nicht, mich ihnen anzuschließen. Wenn du nicht dabei sein willst, respektiere ich deine Entscheidung. Doch ich muss dich bitten, weiter mein Freund zu bleiben. Antwerpen, 4. Mai 1538. Ich habe ihn nie wiedergesehen. Lange danach hat mich das Gerücht erreicht, er sei gegen Ende jenes Jahres in Basel an der Pest gestorben. Die Zeit der apokalyptischen Prediger ist vorbei. Aber in den vergangenen 10 Jahren habe ich tatsächlich viele kennengelernt. An jeder Straßenecke, in jedem Freudenhaus, in den entlegensten Kirchen. Während dieser vagabunden Jahre sind mir so viele davon begegnet, dass ich eine Abhandlung darüber schreiben könnte. Ein paar von denen waren nichts weiter als Scharlatan und Schauspieler. Andere haben aufrichtig an ihre Schreckensvisionen geglaubt. Aber nur wenige hatten das Zeug zum Propheten. Das Genie, die Inspiration, den Mut. Willst du damit sagen, dass du wieder anfängst zu kämpfen? Wortwörtlich. Den Propheten Matthäus habe ich bei einer Kneipenschlägerei kennengelernt. Ich kam ihm zu Hilfe und bin dabei rücklings in einen Brunnen gefallen. Gib mir deine Hand, mein Freund. Ich zieh dich hoch. Ich heiße Matthäus. Jan Matthäus. Bäcker aus Haarlem. Gerrit Bockbinder. Woher kommst du? aus dem Brunnen. Ich wurde zum Brunnengärt. Matthijs hat sich immer einen Spaß daraus gemacht, mich bei diesen sonderbaren Namen zu nennen. Außerdem gefiel ihm der Gedanke, dass unsere Begegnung unter diesen Umständen nicht zufällig gewesen sei. Zufällig geschah nichts für ihn. Alles hatte einen Sinn in Gottes Plan. Eine Bedeutung, die zu den Menschen sprach. Zu uns Erwählten. Denn das waren die Täufer für ihn. Erwählte des Herrn. Auserwählte. Und sie hatten eine Aufgabe, die vollendet werden musste. Eine große letzte Aufgabe. Wie war er? Ich meine, was für eine Art Mensch war Matthijs? Er hatte einen Plan. Alle Täufer zu versammeln und mit ihnen diese Welt hinter sich zu lassen. Diese Welt der Knechtschaft und der Niedrigung, zu der die Mächtigen sie bis in alle Ewigkeit verurteilen wollten. Aber wie sollte man die Auserwählten erkennen? Matthijs glaubte es zu wissen. Das Evangelium hingegen lobt diejenigen, die nicht rechtschaffen sind. Es wendet sich an die Huren, an die Zuhälter, nicht an die Huren, die bereut haben, sondern an die Dirnen, so wie sie sind. An die Gesetzesbrecher, an jene, die ganz unten sind. Verschwinde! Auch das Lob von Anstand und Moral ist die Religion, die der Antichrist uns eingeredet hat. Deshalb also würden wir die Auserwählten unter dem gemeinen Volk, den Handwerkern, den Bettlern und dem Abschaum der Gassen finden. Unter jenen, die mehr erleiden als alle anderen und die nichts zu verlieren haben, außer ihre Stellung als Ausgestoßen in dieser Welt. Christus hatte die Heimgesuchten, die Nutten und die Zuhälter erwählt. Nun gut, wir würden die Anführer für die Schlacht unter ihnen anwerben. Leiden, 20. September 1533. Die Straße, die ihr sucht, ist die erste rechts. Von da aus könnt ihr euch nicht mehr verlaufen. Die Mama arbeitet da, aber sie will mich in der Gegend nicht sehen. Dein Lohn im Himmel wird stattlich sein. Doch bis dahin kann ein kleiner irdischer Vorschuss nicht schaden. Danke! Schon wenn sie noch klein sind, muss man ihnen immer wieder sagen, wie nahe das Himmelreich ist. Meinst du nicht? Unter Huren und Zuhältern, Gerd. Ihr sucht Jan Bockelson. Jan Bockelson aus Leiden, nicht wahr? Ja. Im Augenblick kann er nicht. Ja, lass sie eintreten. Ja. Siehst du nicht, dass sie Propheten sind? Ja, kommt nur, los, kommt. Verschwinde. Ihr müsst mich entschuldigen, liebe Freunde. Ich wollte euch nicht allzu lange warten lassen. In unserem Vorzimmer trifft man nicht immer die beste Gesellschaft. Ist dies hier deine Arbeit? Jede Arbeit ist meine Arbeit, solange mir dabei kein Schweiß auf die Stirn tritt. Ich bestreite absolut entschieden die Sünde Adams und akzeptiere deshalb nicht den Fluch, der daraus folgt. Ich war Schneider, doch habe ich dies bald aufgegeben. Jetzt verkörpere ich auf Straßen und Plätzen die Großen der Bibel. Ach, dann bist du also Schauspieler. Schauspieler ist nicht die richtige Bezeichnung, mein Freund. Ich spiele nicht, ich verkörpere. Ist er nicht wunderbar? Entschuldigt einen Moment. Was meint ihr dazu? Habt ihr je von einem freundlichen Zuhälter gehört, der seinen Nächsten achtet und gute Manieren hat? Das sind grausame, brutale Männer. Ich dagegen möchte der erste heilige Zuhälter der Geschichte werden. Ja, Freunde, ich bin ein Zuhälter, der davon träumt, zur Rechten Gottes zu sitzen. Doch hin und wieder wird der Traum unterbrochen und der Zuhälter wird wach. Es geht nicht um Traum oder Wachsein. Zuhälter, Huren, Diebe und Mörder, dies sind die Heiligen der letzten Tage. Erzähl mir nicht vom Ende der Welt, mein Freund. Ich habe eine Menge Propheten hier drinnen kennengelernt und sie bringen alle Unglück. Das glaube ich gern. Auf die Apokalypse zu warten, ohne sich zu rühren, bringt tatsächlich Unglück. Die Offenbarung kommt einzig von unten. Von uns. Ich verstehe. Es geht um nicht mehr und nicht weniger als darum, die Apokalypse zu machen. Hör mir zu, Bruder Jan. Ich habe eine Idee. 12 Apostel reisen kreuz und quer durch dieses Land. Sie taufen die Erwachsenen. ermahnen Sie, die Wege des Herrn zu ebnen. Predigen in seinem Namen. Bald werden wir eine Stadt regieren. Wir werden dort den Gebrauch von Geld abschaffen, den Privatbesitz von Gütern und die Unterschiede im Einkommen. Dann wird das Licht unseres Glaubens stark genug sein, alle Menschen zu erleuchten. Es wird das Beispiel schlechthin sein. Seid gesegnet, meine Freunde. Schon lange hat dieser Straßenschauspieler auf eine solche Verrücktheit gewartet, um seinen liebsten Figuren endlich Leben einzuhauchen. David, Salomon, Samson. Bei Gott, diese eure Apokalypse ist das Schauspiel, von dem ich immer geträumt habe. Ich nehme die Rolle an, wenn es das ist, was ihr wollt. Von heute an habt ihr einen Apostel mehr. Ein Zuhälter? Der König von Münster ein Zuhälter? Wenn die Legende ihn als schrecklichen und blutrünstigen König darstellt, dann ist das zwar wahr, aber weder vor noch nach unserem Einzug in Münster war Jan Bockelson aus Leyden je irgendetwas anderes als das, was er immer schon gewesen ist. Ein Schauspieler, ein Komödiant, ein Zuhälter. Und natürlich ein Prophet. Das macht das Nachspiel unserer Geschichte noch grotesker, weil am Ende der Schauspieler zu spielen vergisst und die Bühne mit dem wirklichen Leben verwechselt. Die Farce wurde zur Tragödie. Habt ihr Matthäus' Befehlen gehorcht? Wir sind seinen Eingebungen gefolgt. Ende 1533 teilte Matthäus uns in Paare ein, nach dem Vorbild der Apostel. Nach seinem Willen wollte ich mit Jan aus Leyden ein Paar bilden. Ich hatte nichts dagegen. Bockelson war einer, mit dem ich mich niemals langweilen würde. Ich war mir sicher, dass wir große Dinge tun könnten. Damals hörte ich zum ersten Mal von Münster reden, jener Stadt, in der die Täufer ihre Stimme laut erhoben hatten. Der dortige Prediger, Bernhard Rothmann, hatte mit einigen Predigern der Täufer Freundschaft geschlossen und großen Erfolg bei den Bürgern errungen. Er hat sich gegen Papisten und Lutheraner gleichermaßen behauptet. Münster wurde das Ziel unserer gemeinsamen Reise. Münster! Da ist es! Dort unten! Willkommen im neuen Jerusalem, Bruder Gerd! Gewiss. Sie werden sich an den Tag erinnern, als die Apostel des großen Matthäus kamen, die Hoffnung zu bringen. Dies ist der Anfang. Sei du willkommen, Jan aus Leiden. Gib acht, nicht zurückzubleiben. Hey, warte! Brief aus der Stadt Straßburg an Gianpietro Caraffa in Rom vom 15. November 1533. An meinen allergnädigsten Gebieter Giovanni Pietro Caraffa. Der Schauplatz der Ereignisse, von dem ich mich anschicke, mit allem Eifer zu berichten, ist das Fürstbistum Münster. An der Grenze zwischen dem Kaiserreich und den Niederlanden. Heute der weisen Leitung seiner Eminenz Bischof Franz von Waldeck anvertraut. Ein Händler hat mir von einem neuen Isaias berichtet, dem das niedere Volk zujubelt. Er ist sich des Einflusses, den er auf seine Mitbürger ausübt, durchaus bewusst und versteht es, sie gegen Bischof Waldeck aufzuhetzen. Bernhard Rothmann heißt er. Und man hat mir die eigentümliche Weise beschrieben, in der jener Rothmann die heilige Kommunion austeilt, indem er kleine Stücke Brot in Wein tunkt und sie den Gläubigen reicht. Außerdem hat er vor einer Weile angefangen, die Kindtaufe zu verweigern. Ich habe entdeckt, dass einige wiedertäuferische Prediger aus den Niederlanden nach Münster gekommen sind. Diese Wiedertäufer haben den Prediger derart begeistert, dass er zu ihrer Irrlehre übergetreten ist und sich noch schärfer gegen den Bischof gewandt hat. Der Führer der Gilden, ein gewisser Knipperdolling, stützt erhobenen Hauptes den Prediger und zieht die Handwerker der Stadt mit sich. Nicht zuletzt scheint es so, dass Rothmanns Ruhm viele niederländische Emigranten nach Münster lockt. Zumeist Sakramentarier und Wiedertäufer. Und jede Stunde, die vergeht, wird die Zündschnur an dem Pulverfass kürzer. Ich harre also mit Ungeduld eurer Anweisungen, wenn ihr noch einmal einem Diener Gottes die Gunst gewähren wollt, ihm zu erlauben, seiner Sache in dieser schweren Stunde zu dienen. Ich küsse eurer Gnaden in Erwartung einer Antwort die Hände. Der getreue Beobachter eurer Gnaden. Q. Münster, Januar 1534. Brüder und Schwestern, die Wanderer, die wir erwartet haben, sind eingetroffen, um zu verkünden, dass die Tage der Reichen gezählt sind, dass die Macht des Bischofs für immer hinweggefegt wird. Wir wollen frei wählen, wer von der Kanzel zu uns spricht und uns im Rat vertritt. Wer hat denn tatsächlich über das Schicksal der Stadt entschieden, bevor wir ihn mit Fußtritten verjagt haben? Der Bischof! Und wer entscheidet heute? Die Reichen, die Honoratioren, allesamt nur deshalb große Bewunderer von Luther, weil seine Lehre es ihnen erlaubt, sich dem Bischof entgegenzustellen. Und ihr sollt nur gehorchen. Doch hier sind nun die Boten der Hoffnung. Seht nur, wer kommt, uns das Ende des alten Himmels und der alten Erde zu verkünden. Die Mächtigen der Erde werden entmachtet, von ihren Thronen gestoßen durch die Hand des Herrn. Christus kommt nicht, um den Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Wenn sie gedenken, uns mit dem Schwert zu vernichten, werden wir diesen Schlag parieren und hundertfach erwidern. Brief aus der Stadt Straßburg an Gian Pietro Carafa in Rom vom 10. Januar 1534. An meinen allergnädigsten und hochwürdigsten Herrn Giovanni Pietro Carafa. Hochverehrter Herr, heute ist das Schreiben eurer Gnaden eingetroffen, welches ich schon mit Ungeduld erwartete. Von den Wiedertäufern wissen wir, dass diese sich überall finden. Wie also soll es gelingen, dieser Gefahr, welche die ganze Christenheit bedroht, Einhalt zu gebieten? Nun, ich glaube, die Wiedertäufer selbst zeigen uns den Weg, sie wirkungsvoll zu schlagen. Wenn eure Gnaden an die Wirrungen des Bauernkriegs zurückdenken, als ihr euch dieses bescheidenen Dieners bemächtigtet, werdet ihr euch erinnern, dass es, um dem Eiferer Thomas Münzer eine Falle zu stellen, nützlich war, vertrauliche Beziehungen mit ihm aufzubauen, so zu tun, als wäre man auf seiner Seite. Auch unter diesen Wiedertäufern scheinen stärkere Persönlichkeiten zu sein, geistliche Führer wie dieser Bernhard Rothmann und andere, deren Namen eurer Gnaden vielleicht nicht sagen mögen, Jan Matthijs vor allem. Jemand müsste vor Ort das Vertrauen der Anführer dieser Sekte erwerben. Freundschaft vortäuschen, um mit der Zeit auf das Vorgehen Einfluss zu gewinnen und zugleich den Zufluss von möglichst vielen Wiedertäufern nach Münster fördern. Wenn die faulen Äpfel erst alle in einem Korb gesammelt sind, genügt die Aussicht, die gefährlichsten Elemente mit einem Schlag ausrotten zu können, damit sich Landgraf Philipp und Bischof Waldeck, also Protestanten und Katholiken, gegen die gefährlichsten Aufwiegler verbünden. Deshalb stehe ich kurz vor der Abreise nach Münster mit der Absicht, eine große Summe bei der Bank der Fugger in Köln abzuheben und den ahnungslosen Wiedertäufern als Mitgift in unsere Verbindung zu bringen. Da ich mich anschicke, im Geheimen zu arbeiten, wäre es wichtig, dass ich auf eine Empfehlung eurer Gnaden beim Bischof Waldeck zählen kann und dass dieser über meine Anwesenheit in Münster und über den Umstand unterrichtet ist, dass ich mich möglichst bald mit ihm in Verbindung setze, um das weitere Vorgehen abzusprechen. Im Augenblick bleibt mir nur, mich in Gottes Hand zu geben und unter euren Schutz zu stellen. Ich küsse eurer Gnaden die Hände. Der getreue Beobachter eurer Gnaden, Q. Jan aus Leiden, du hast das Wort. Jan sucht ein Zeichen, ein Hinweis, um zu verstehen, ob er gerade hier fündig werden wird. Du Dummkopf! Du Hurensohn aus Leiden! Das Zeichen ist die Suche selbst. Das Zeichen bist du, der du dich durch den Staub der Straße schleppst. Jan, hör zu, du elender Wurm. Dachtest du, du kämpfst für einen Fetzen Papier, auf den deine Freiheiten als Bürger geschmiert sind? Zur Hölle damit! Gott spricht zu dir von etwas ganz anderem. Nicht von Münster, nein. Nicht von diesen Häusern, diesen Steinen, diesen Straßen. Nicht von alledem, wie es heute ist, sondern von dem, wie es einst sein wird. Gott will nicht, dass wir für einen Vertrag oder einen billigen Frieden kämpfen. Er will, dass wir für das neue Jerusalem kämpfen. Erde und Himmel sollen neu werden. Ebnet dem Propheten den Weg, der euch heute zwei Boten geschickt hat. Jan aus Leiden und Brunnengerd, um den Funken zu entfachen. Wenn der Prophet kommt, werden wir in Münster nicht mehr allein sein. Münster wird ein großes Feuer sein. Eine riesige, gigantische Feuerpyramide wird sich zum Himmel erheben. Die Wolken werden aufbrechen und die Himmelsleiter wird gebaut. Ich kenne ihn. Der Name lässt den Mächtigen, den Reichen und Gottlosen schon das Blut in den Adern gefrieren. Jan Matthijs ist sein Name, Brüder. Nach uns kommt Matthijs, der Große. Ich, Bernd Knipperdolling, Oberhaupt der Handwerkergilden, heiße die Aposteln des großen Matthijs von Seiten der gesamten Brüdergemeinde Münsters willkommen. Gott hat seinen Blick auf unsere Stadt Münster gerichtet und beschlossen, von dort soll alles seinen Ausgang nehmen. Wir haben den Kampf aufgenommen, wir werden ihn zu Ende führen. Wer davor zurückschreckt, der soll uns jetzt verlassen und zur Hölle fahren. Amen. Dein Name verbreitet sich in Windeseile, Bernhard Rothmann, Prediger der Unterdrückten. Auch der Name Matthijs hat seinen Weg gemacht. Wenn nicht gar mehr, wir erwarten ihn mit Ungeduld. Er wird bald eintreffen. Für uns alle ist es wichtig, dass ihr euch begegnet. Es gibt sehr viel zu tun. Du hast gesehen, dass wir fest zusammenhalten, aber nur noch wenige Mitstreiter sind. Die Dinge müssen Tag für Tag zu unseren Gunsten gelenkt werden. Habt ihr gezählt, wie viele ihr seid? Es ist schwer, die tatsächlichen Kräfte einzuschätzen, auf die wir zählen können. Die Lage ist unsicher. Bischof Waldeck hat sich davon gemacht, sobald die Dinge in der Stadt sich zugunsten der Protestanten verschoben hatten. Und hält sich jetzt wenige Meilen vor der Stadt auf, um sich mit seinen Lehnsherren zu beraten. Die Katholiken halten sich versteckt und sind verängstigt. Sie warten darauf, dass er zurückkommt, möglichst bewaffnet und mit uns Täufern und allen Lutheranern aufräumt. Waldeck ist schlau, mein Freund. Sehr schlau. Man darf nicht den Fehler begehen, ihn zu unterschätzen. Oder glauben, er sei aus dem Spiel ausgeschieden. Er bleibt unser größter Feind. Und innerhalb der Mauern? Die Abschaffung allen Eigentums, die vollkommene Gütergemeinschaft. Reichtum für keinen und damit für alle. Das sind unsere Ideen. Lutheraner und Katholiken tun sich zusammen, um unseren Erfolg beim Volk, bei den Arbeitern und den Handwerkern Knipperdollings zu verhindern. Das einfache Volk neigt uns zu und das erschreckt sie. Sie haben Angst, entmachtet zu werden. Das ist unsere Stärke. Ja, das Volk. Deine Worte heute haben mich an einen Mann erinnert, den ich vor Jahren kannte, als ich ungefähr in Jans Alter war. Ich habe für diese Worte gekämpft. Und ich muss dir gestehen, ich habe nicht geglaubt, dass ich es noch einmal tun würde. Ich verstehe. Hast du Angst? Ich glaube, ja. Du musst wissen, dass ich damals alles verloren habe. Der Apostel des großen Matthijs fürchtet, ein zweites Mal besiegt zu werden? Nein, das ist es nicht. Ich wollte nur sagen, dass du aufmerksam bleiben musst. Vorsichtig sein. Ich weiß. Aber jetzt habe ich ganz vortreffliche Verbündete an meiner Seite. Jan aus Leiden hat mit großer Leidenschaft gesprochen. Jan ist ein Verrückter. Ein unglaublicher Spitzbube, ein großer Schauspieler und begnadeter Hurenbock. Aber er weiß, wie man es anstellt. Und ob er das weiß. Wenn er will, ist er eine richtige Kriegsmaschine. Münster, 13. Januar 1534. Abend. Guter Gott, Freunde. Wenn der Glaube der Einwohner Münsters in ebensolcher Blüte steht wie die Brüste seiner Frauen, dann war ich noch nie an einem Ort, der dem Paradies so nah ist. Ja, dabei hast du das spannenlange Stück des Führers der städtischen Gilden noch gar nicht gesehen. Dann sind die Eingeborenen Amerikas vor uns im Himmelreich. Vergiss es, mein Freund. Ich möchte dich nicht in deinen Stolz verletzen. Jan, du bist doch vom Fach. Kannst du eine bequeme Stellung für ein wenig beleibte Männer? Freund Bär, ja, da wüsste ich nichts. Ja, ich kann dir aber von der Zeit erzählen, als ich mit der fettesten Hure im Reich Karls des V. gearbeitet habe. Denk dir, sie war abstoßend dick. Doch solchen wie dir gefiel sie sehr gut. Wie meinst du das? Na, Mathilda, dein Fett erregt mich, die Magere nicht, denn ich bin dein Dickwanst. Bleck. Doch, Arsch. Reitest du immer so schnell durchs Ziel, mein Freund Bernd? Ich weiß ein Heilmittel, das in deinem Fall hilft. Bring 2 Zwiebeln in Wasser zum Kochen und wenn das Ganze abgekühlt ist, badest du ihn darin. Unfehlbar, garantiere ich dir. Meine Herren, meine Damen, Freunde, por favor, ein paar Anweisungen zuerst. Oder wenn ihr wollt, 1 oder 2 Bitten. Du, mein Freund Bernd, willst mich wohl verdursten lassen. Vermaledeiter, knausriger Händler, ist es nicht so? Die Schuld wird auf dich zurückfallen. Nein, nein, nein, ich gehe ja schon. Ich gehe sofort. Du machst an mir fast Angst. Das ist ein Loch. Bravo, bravo. Und du, meine liebe Freundin, widme dich weiter dem göttlichen Weihwedel zwischen meinen Beinen. Während der heilige Zuhälter euch die Geschichte seiner edlen Abkunft erzählt. Ja? Oh ja, ja, gut so, ja. Also, meine Mutter war eine ledige deutsche Einwanderin. In einem Graben ließ sie sich vom alten Schulzen Bockel nehmen, einen großen Schürzenjäger aus Den Haag, brachte mich auf die Welt und nannte mich Johann, auf Niederländisch Jan. Mit 16 Jahren bin ich auf einem Handelsschiff zur See gefahren. England, Flandern, Portugal, Lübeck. Dann fing unser Bootsmann an, sich ein bisschen zu sehr für mich zu interessieren. Eines Nachts, als ein Sturm tobte, schlug ich ihm mit einem Ruder den Schädel ein und warf ihn über Bord. 2 Tage danach ging ich in Leiden von Bord und schlüpfte in das Bett seiner Witwe. Die Dame fand Arbeit als Schneider für mich, doch meine Berufung war eine andere. Ich wollte mir nicht das ganze Leben lang den Rücken krumm arbeiten. Ich war zu etwas Besserem bestimmt, zu etwas Höherem und Spirituellem, dazu Schauspieler zu werden, Verse zu schreiben. Ja, ich musste mich der alten Dirne entledigen. Mein Leben leben. Ja. Naja, wie ich die Witwe sitzen ließ und meine Taverne eröffnete. Ein Bordell mit großem Luxus, gutem Verdienst und wenig Scherereien. Ich erfreute die Kunden mit dem Deklamieren meiner Gedichte, bevor die Mädchen sich um sie kümmerten. Ja? Inmitten meiner Huren war ich näher bei Gott als all die hochmütigen Gelehrten, die vorbeikamen, sich von ihnen den Pimmel behandeln zu lassen. Naja, eines Tages betreten 2 von Gott gesandte Wanderer mein Bordell. Einer ist Jan Matthijs. Die beiden sagen zu mir, Jan aus Leiden, der Herr bedarf deiner. Verlass alles und folge uns nach. Und das hast du getan? Gewiss. denn ich spürte, dass es das Richtige war. Mein Schicksal. Scheiße. Gott hat zu mir gesprochen und hat gesagt, Jan, du Bastard, du Frauenheld. Ich hab dich aus einem guten Grund auf die Erde gespien und nicht, damit du dich das ganze Leben lang in Schlamm und Körpersäften suhlst. Steh auf, folge diesen Männern. Es gilt, eine Aufgabe zu vollenden. Aber was du vorhin über die Eingeborenen gesagt hast, das ist doch dummes Zeug, oder? Arm lang, Bernd, so lang wie ein Arm. Wer da? Brunnengärt. Wie lautet die Parole? Das Wort wird Fleisch. Ein Glück, dass wir dich gefunden haben. Es braut sich etwas zusammen. Was ist los? Der Bischof, dieser Hurensohn, hat ein Edikt anschlagen lassen. Er hat uns jedes Bürgerrecht genommen. Uns und jedem, der uns unterstützt. Er droht mit Folgen für die Stadtbevölkerung, wenn sie uns weiterhin deckt. Scheiße. Ja, Waldeck führt etwas im Schilde. Ich kenne ihn. Er will uns spalten und hofft, die Lutheraner auf seine Seite ziehen zu können, damit wir im Abseits sind. Wir haben diese Versammlung einberufen, um darüber zu entscheiden, wie wir reagieren sollen. Wir brauchen die Meinung aller. Hast du von dem Edikt gehört? Rothmann hat es mir gerade erzählt. Ich wusste von nichts. Brüder, die Lage ist ernst. Und es hat keinen Sinn, dies zu verhehlen. Waldeck will uns in der Stadt in die Enge treiben, uns außerhalb des Gesetzes stellen, um uns verfolgen zu können, wenn möglich mit Duldung der Lutheraner. Heute Nacht müssen wir entscheiden, wie wir uns verteidigen wollen, nun da der Bischof die Karten auf den Tisch gelegt hat, da er zum Angriff bläst und uns Gefahr droht. Was soll das bedeuten? Dass die Leute nicht tatenlos zusehen wollen, wenn man ihnen den Strick um den Hals legt. Das ist kein Grund, bewaffnet in Knipperdollings Haus zu kommen, Bruder Redeker. Wir dürfen unseren Gegnern keinen Vorwand liefern, uns anzugreifen. Es geschieht doch sowieso. Oder was meinst du? Wir müssen schneller als sie zuschlagen. Und zwar sofort. Die Lutheraner sind bereit, Waldeck in den Arsch zu kriechen und uns allesamt zu verkaufen. Redeker hat recht, verflixt. Wir können nicht warten, bis sie durch die Tür hereinstürmen, um uns alle abzustechen. Ja, wir müssen angreifen. Wir müssen ein für alle Mal dem ein Ende machen. Redeker ist ein Räuber. Ruhe. Aber gib den Arm. Ruhe. Ja, was wollt ihr tun? Was wollt ihr tun? Ich sage, schalten wir sie aus. Lasst uns den Papisten die Kehle durchschneiden und den Lutheranern auch. Wir machen dieser Geschichte ein Ende. Und wer zur Hölle fahren muss, soll es gleich tun. Nein. Brüder, nein, dies kann nicht der Weg sein. Die Apostel des Matthäus sind hier. Und zusammen mit ihnen strömen noch mehr Menschen nach Münster. Die Hoffnung führt sie in unsere Stadt. All diese Männer und Frauen voller Gottvertrauen und voller Vertrauen zu uns. Ja, Brüder, zu uns, in unsere Fähigkeit, diese Schlacht zu gewinnen. Die dürfen nicht erleben, dass alles aus panischer Angst in einer einzigen Nacht aufs Spiel gesetzt wird. Nicht nur ihr Glaube macht uns stark, sondern auch ihr materieller Beitrag, bis hin zu den Vermögen, dem vielen Geld, das uns geschenkt wird, Brüder. Auch ich habe eine Menge Geld für die Sache gegeben. Und jetzt sage ich, mit diesem Geld kaufen wir Kanonen. Ja, Armbrüste und Schwerter. Und Pistolen. Was du für die Sache gespendet hast und was die anderen gegeben haben, ist keine Kriegskasse. Und ich sage, es kann ganz anders genutzt und mit Gewinn eingesetzt werden. Was verdammt soll das heißen? Es soll heißen, dass der Bischof heute versucht, die Einwohner gegen uns aufzubringen. Wir müssen das ganze gemeine Volk führen und nicht nur an uns Täufer denken. Verstehst du nicht, was Waldeck will? Ich werde sein Spiel nicht mitspielen, Redeker. Lass uns reagieren, aber wirksamer. Ich schlage vor, dass die Versammlung beschließt, das gesammelte Geld in eine Kasse für die Armen einzuzahlen, damit alle Bedürftigen entsprechend den Bedingungen, die wir festlegen werden, Zugang zu einer Kasse gegenseitiger Hilfe erhalten können. Und wer mehr hat, soll so beitragen, wie er kann. Dann werden die Armen verstehen, dass ihre Sache unsere Sache ist. Der Bischof kann 1000 Edikte verkünden, doch wir werden das Volk auf unserer Seite haben. Und wenn Sie uns mit Ihren Landsknechten angreifen? Wenn Sie Eisen schmecken wollen, soll es daran nicht fehlen, Bruder. Darauf gibt Ihr Brunnengeert sein Wort. Doch wenn das Volk auf unserer Seite steht, werden sich die Schwerter zu Tausenden erheben. Jetzt lasst uns nach draußen gehen, um das Edikt des Bischofs zu zerfetzen. Dann sehen die Lutheraner, dass wir weder Waldeck noch Sie fürchten, dass Sie es sich zweimal überlegen sollen, ob Sie uns angreifen. Einverstanden. Wir machen es so, wie ihr sagt. Doch keiner von uns hat die Absicht, zum Märtyrer zu werden. Wenn ich sterben muss, dann mit dem Schwert in der Hand. Und dabei nehme ich noch ein paar von den Bastarden mit. Und daran zweifle ich nicht, meine Freunde. Und wenn ihr erlaubt, mache ich mich jetzt mit den Brüdern auf den Weg, um das Edikt des Bischofs in Fetzen zu reißen. Du hast die richtigen Worte gefunden. Genau das, was sie hören wollten. Redeker ist unbesonnen, doch er weiß, was er will. Ein Räuber, der die reichen Ritter ausraubt, um den Armen zu geben. Von dieser Sorte bräuchten wir mehr. Matthäus sagt, dass wir die Soldaten des Herrn in der Gosse finden werden. Unter den Letzten, den Gesetzlosen, den Scharlatanen, den Zuhältern. Meinst du, dass es zum bewaffneten Kampf kommt? Ich weiß nicht. Waldeck scheint mir nicht der Mann, der leicht aufgibt. Der Herr möge uns beistehen. Halt inne, Bruder. Oh! Warum sollte ich? Weil das Wort Fleisch wird. Einen Schritt näher und ich hätte dich durchbohrt, ohne zweimal drüber nachzudenken. Wer bist du? Einer, der bewundert, was du tust. Heinrich Gräsbeck heiße ich. Bist du von hier? Nein, nein. Aus einem Dorf in der Nähe. Prediger. Landsknecht. Ich habe nicht geglaubt, dass es Täufer gibt, die zum Kampf ausgebildet sind. Nur dich und mich. Wer sagt dir das? Ich erkenne ein gutes Schwert. Matthäus weiß, seine Männer auszuwählen. Wolltest du mir nur das sagen? Ich bewundere Rotmann. Er hat mich getauft. Wir haben einen großen Prediger. Früher oder später werden wir auch einen Hauptmann brauchen. Du meinst mich? Hm? Was ist mit dir? Mach keine Witze. Ich bin der kleine Gräsbeck. Du, der große Brunnengeert, der Apostel. Das sind keine Landsknechte, Bruder. Ich weiß. Sie werden nicht für Kriegsbeute kämpfen, sondern für das Reich Gottes. Und deshalb können sie allen die Köpfe einschlagen. Aber jemand wird sie führen müssen. Ich bin Matthäus Statthalter, bis Matthäus war Bäcker, wir wollen doch keine Witze machen. Der aus Leiden war Zuhälter, Knipper, Dolling, Weber und Rotmann, ein Mann der Bibel. Wenn es soweit ist, dann wirst du wissen, wo du mich findest. Münster, 24. Februar 1534. Seid ihr Brunnengeert? Ja. Jan Matthäus schickt mich. Er gibt euch Nachricht, dass er vor Sonnenuntergang in der Stadt sein wird. Was? Jan Matthäus? Seid ihr nicht einer seiner Apostel? Wann hast du gesagt, kommt er? Noch bevor es Abend wird. Lass uns gehen. Ich stell dir noch einen Apostel vor. Wir. Matthäus! Heute Abend sollte das Festbankett auf Kosten der Räte stattfinden. Die Verteilung der Pelze und alles andere. Nur die Ruhe, Freund Gerd. Ich kümmere mich darum. Geh die anderen benachrichtigen, wenn du es nicht schon getan hast. Knipper Dolling wird begeistert sein, den großen Jan Matthäus kennenzulernen. Jan, keine Dummheiten, ich bitte dich. Der Prophet! Hosianna! Jan Matthäus! Der große Jan, was heißt es da? Der Tag ist gekommen! Gott will seine Tenne fegen! Meister, Bruder, Vater, Mutter, Freund! Ein Engel hat mir gesagt, dass du heute kommen würdest. Der Engel, den ich an deiner Seite habe eintreten sehen und der jetzt über deinem Kopf schwebt. Heute, nicht gestern, nicht morgen. Engel Gottes, wie sehr ich dich liebe! Willkommen in Münster, Bruder Jan. Meine Apostel, meine Kinder. Münster, du, Babylon aus Schmutz und Hurerei, du wirst die Erste sein. Alles beginnt hier, von diesen Türmen aus, von diesem Platz. Vergiss deinen Namen, deine Leute, deine gottlosen Händler, deine götzendienerischen Priester. Vergiss sie! Denn die Vergangenheit gehört den Toten. Heute hast du einen neuen Namen. Und dieser lautet Jerusalem. Heute ruft er dich und führt dich in die Schlacht. Durch deine Hand wird sein Richtbeil das Reich erbauen. Stück für Stück, Stein auf Stein, Kopf auf Kopf, bis zum Himmel. Du, das gemeine Volk der Getretenen in einer längst vergangenen Zeit, du wirst kämpfen, ohne irgendein Übel zu fürchten. Du, das Kriegsvolk Gottes, das Volk seines Reiches, das da kommen soll. Denn dein Hauptmann ist der Herr. Q. Hörspiel in 4 Teilen. Nach dem Roman von Luther Blissett. Aus dem Italienischen von Ulrich Hartmann. Teil 2. Das Wort wird Fleisch. Es sprachen Carlos Lobo, Silvester Groth, Toni de Meyer, Daniel Berger, Andreas Grothgar, Hans-Martin Stier, Martin Bross, Bernd Kuschmann, Svenja Wasser und viele weitere. Technische Realisation Benedikt Bitzenhofer und Jens-Peter Hamacher. Regieassistenz Luise Weigert. Musik Pitt Baumgartner, D-Faz. Hörspielbearbeitung und Regie Jörg Schlüter. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks 2018. Dramaturgie Jan Buck.